Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Und der Regen kam herab. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Doch das Haus auf dem Fels blieb stehen. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Und der Regen kam herab. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Und das Haus auf dem Sand fiel um. So bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. So bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. So bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Und der Segen strömt herab. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. So bau dein Haus auf den Herrn.